Autopsie von Karl Ruprecht Krönen, geboren in München 1897. litt an einem Selbstverstümmelungszwang, auch bekannt als Körperdysmorphie-Störung. Beide Augenlider wurden chirurgisch entfernt. Ebenso Oberlippe und Unterlippe. Das Blut in seinen Adern ist schon vor Jahrzehnten vertrocknet. Alles, was blieb, ist Staub. Was für ein unendlich grausamer Wille konnte eine Kreatur wie diese am Leben halten? Autopsie von Karl Ruprecht Krönen, geboren in München 1897. Frühling, den keiner sieht. Ich bin der Schlechte von uns beiden. Ich fühle mich wohl in seinem Eingeweid. Brauch weder Unterkunft noch Weit. Ich hause in seiner Schattenzeit. Brauch weder Unterkunft noch Weit. Ich hause in seiner Schattenzeit. Komm, komm, komm, zeig mir deine Schattenseite. Komm, komm, komm, zeig mir dein Gesicht. Bisher gewusst, was du fühlst und was du musst. Komm, komm, komm, zeig mir deine Innenseite. Seite. Komm, komm, komm, zeig, wie schlecht du bist. Niemand hat's bisher erkannt, dein wahres Ich ist verkannt. Komm, komm, komm, zeig mir deine Innenseite. We'll be right back. der Schlechte von uns beiden. Ich fühle mich wohl in seinem Eingeweiden. Auch weder Unterkunft noch weit. Ich hause in seiner Schattenseite. Give me a reason. Give me the power to survive. Make me believe in everything will be alright. Just give me a reason. I try to hold my head up high, although I'm feeling this story will never turn out fine. We'll be right back. pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. We begin bombing in 5 minutes. We begin bombing in 5 minutes. We begin. We begin bombing. Legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.